Ihr glaubt, ihr könnt uns stürzen? Hier ist Endstation! Königsklasse, tamilische Königsrasse. Meine Brust verziert mit der Narbe durch ne Löwentatze. Dschungelkrieger, dunkel wie der Regenwald bei Nacht. Deutsches Hip-Hop, Ungeziefer, wird zum Pflegefall geklatscht. Ich steh jeden in den Schatten, nicht nur dank meinem Körperbau. Bitch, ich bin nicht Chucky, doch du siehst mich mit ner Mörderbrau. Lady Lover, ich schau mit dem Basie-Opferwindel, war ich King am Mike. Flieg im Helikopter in mein Inselreich, wo ich mit Raubkatzen kämpfe. Deutsche Rapper machen auf Ficker, doch haben Kaulquappenschwänze. Wir wicken ihre Hosts zusammen mit den Turbusfahrer-Gangbang, bis die Pussy lila ist, wie bei Futurama. Ich bin wie Lawinenhunde. Kaltschnäuzig Rapper kriegen Albträume, ich tauch sie in Salzsäure. Der Muskelgletscher unterwegs mit Dschungelmesser, stech nen Alligator ab, wo mein ich diesen Schwuchtel-Rapper? Ich will alles übernehmen, nur der Tod kann mich stoppen. Legende, hungrig, chronisch am Boxen. Mama Majo, B-A-D-T, breiter als der Türsteher, E-W-W-M-G. Jetzt kommt der G wieder, spürst du den Hass? Sie knien nieder und sagen, der Führer ist da. Ich bin der Leitwolf, Rudelchef, Alpha, M-A-J, Dominanz, alleinige Streitmacht. Ich dominier auf Boxkampfturnieren, mach die Tracks, die in den Blocks nachts kursieren, wo die Cops patrouillieren. Yeah, das ist mein Solo, Bitch, das hier wird keine Kaffeefahrt. Eher ein Survival-Trip durch den Dschungel von Afrika. Spastiker, Rapper haben Angst, wenn wir sie platt machen. Denn da müssen sie abkratzen, wie Junkies ihre Sackratten. Scheiß auf Keys und Charts, ich scheiß auf eure Feature-Parts. Ich mach nur Musik für meine Banger in den Shisha-Bars. Schick dir G's aus Mokibun, Bitch, dann hast du G's an der Backe, wie wenn ich die Sohle meiner Gucci-Schuhe triff und einen Abdruck hinterlässt. Ich hab Magnums im Gepäck, Majo ist der Chef und hat ganz Slapback maskulin zerfällt. Note spann ich meine Bizeps an, muss Animus staunen. Ey, ich spann mein Bizeps an und selbst Animus staunen. Platzsalute, ich fick Neider und der Wirk-Hater. M.A.J. Black am Block, breiter als der Türsteher. Ich will alles übernehmen, nur der Tod kann mich stoppen. Legende, hungrig, chronisch am Boxen. Mama Majo, B-A-D-T, breiter als der Türsteher, E-W-W-M-G. Jetzt kommt der G wieder, spürst du den Hass? Sie knien nieder und sagen, der Führer ist da. Ich bin der Leitwolf, Rudelchef, Alpha, M-A-J, Dominanz, alleinige Streitmacht.